Hallo, herzlich willkommen beim Schaumbad-Podcast. Heute begrüße ich an meiner Seite, wie immer, meinen Anwalt und Freund aus Polen, hebräische Wurzeln, Jean-Paul Prim, meine Damen und Herren. Hallo, willkommen zu dem Podcast. Hallo, danke, dass du gekommen bist, wie immer, jeden Monat. Also natürlich, wenn wir aufnehmen, ich mache mit Podcasten. Ah, ich habe einen ganzen Tag gebraucht, wieder um aus der Rolle rauszukommen. Ja, hat's gedauert. Ja. Sollen wir unsere Hörer da einweihen? Das ist auch eine gute Werbung für den großen Spielmacher eigentlich, oder? Ja, erzähl doch mal. Wir haben Videos aufgenommen, also auch Peter hat eine Rolle, aber über die Rolle darf man noch viel weniger sagen, weil Peter einer der Verdächtigen ist. Und wenn wir jetzt zu viel über Peters Rolle erzählen, dann würde dieser Raum auch keinen Spaß machen. Und ich bin der einführende Anwalt mit hebräischen Wurzeln irgendwo aus Polen, der die Spieler abholt, ja, in diesen Escape Hoop Games. Der UFO war ja auch mal zu Gast. Ist hier reingeflogen. Reingesummt. Ja. Damit haben wir unsere Woche verbracht, ne? Das war ein Videodreh. Das reicht eigentlich, ja. Also es war viel Arbeit, aber auch sehr schön. Ich habe den Teleprompter entgegengenommen. Du hast den Teleprompter entgegengenommen. Genau. Der Teleprompter war ein Blatt Papier, mehrere Blätter Papier. Ja, also wenn ihr es auf der Aufnahme nicht rascheln hört, dafür bin ich verantwortlich, dass es nicht raschelt. Genau. Ich wollte gerade mein Bier abstellen, aber das ist ja eine Flasche, würde richtig Krach machen. Ja, dann machen wir nach der Pause, werden wir wieder professioneller. Jetzt sind wir erstmal wieder laut. Stell es einfach mal vorsichtig hin. Ich stelle immer vorsichtig hin und lasse die Hände vom Tisch. Zweite Sache, die wir aufarbeiten müssen, wir machen nämlich jetzt erstmal die News abhaken, was im Schaumbad-Universum alles geschehen. Ich habe Christian Dramitz Management geschrieben und wollte dich eigentlich überraschen, habe aber keine Antwort bekommen. Deswegen versuchen wir es jetzt mit der größeren Öffentlichkeit. Ich kann dir aber mal gerne vorlesen, was ich denen geschrieben habe. Ja, erzähl mal. Sehr geehrter Herr, ich sag mal den Namen des Managers, ne, kann ja jeder googeln. Ja, das. Mein Kollege und ich betreiben einen kleinen Podcast namens Das Schaumbad. Nein. Ich wollte noch aber fein, aber ich wollte ehrlich sein. Namens Das Schaumbad, in dem wir häufig Referenz auf die Police Academy Filme nehmen. Insbesondere auf den Charakter Zed. Ah! In der letzten Folge haben wir mit Freude festgestellt, dass Christian Dramitz nicht nur für die Synchro von Proctor, ich wollte ein bisschen mit Wissen glänzen, sondern auch des Charakters Zed zuständig war. Nun habe ich mir gedacht, ich könnte meinen Podcast-Freund überraschen, indem Zed uns mittels einer kleinen Soundfile grüßt. Vielleicht hätte Herr Dramitz ja Freude daran. Oder er möchte Zed auf ewig vergessen. Das ist auch legitim. Zwei große Fans laufen so oder so in den Straßen durch Stuttgart. Mit besten Grüßen, Jean-Paul Prüm. PS, das Schaumbad finden Sie hier, anbei noch ein Foto von Zed. Jetzt nicht PSS noch, Caps Lock, Leute, heute ist verkaufsfreier Sonntag. Ja, jedenfalls keine Antwort bekommen. Deswegen müssen wir nochmal aktiver werden. Kommt noch. Ich hab schon ein paar Kontakte angehauen. Sehr gut, vielleicht kommt da noch was. Ich finde auch, so ein Podcast braucht immer ein großes Ziel. Und unser großes Ziel sollte sein, wenigstens eine kleine Grußbotschaft von Christian Dramitz als Set zu bekommen. Vielleicht Folge 100? Hoffentlich ja. Bis dann, einfach zu Gast dann. Genau, wir könnt ja so machen, wir sind jetzt bei welcher Folge sind wir? 16? 16, 17, 15. Ja, 15, irgendwo im zweistelligen unteren Bereich. Wir müssen uns kurz ein High Five geben, weil wir können nicht mehr mitzählen, so krass ist es schon. Jedenfalls, wenn wir bis zu 100 nicht packen, irgendwie mit Christian Dramitz in Kontakt gekommen zu sein, dann lassen wir das Schaumbad einfach bleiben. Ja, dann nehmen wir uns einfach Bohnensuppe oder so. Also ja, wir nennen einfach den Podcast. Machen wir was Neues. Ja. Genau. Sonst bleibt das Schaumbad bestehen. Schön. Ja, sehr gut. Ja. Und das Punkt 3, Mir ist eine Schaumbad-Regel eingefallen, die wir schon oft gebrochen haben. Nee, eine Podcast-Regel. Und zwar, wenn man bei einem Podcast über das Wetter redet, kein Mensch hört den Podcast. Also es gibt Menschen, die hören zeitnah. Ja, stimmt. Ja. Aber es gibt sehr viele Leute, ich höre auch Podcasts, manchmal so am Stück. Und dann ist halt schon wieder Regenwetter und die Leute beschweren sich über die Hitze. Macht keinen Sinn, machen nur unprofessionelle Podcasts. Und deswegen... Wir verraten nicht, wie es wollte ich ist. Heute gar nicht sagen, warum ich ausgelaugt bin. Es liegt aber am Wetter. Ja. Diese ständigen Gewitter. Könnte am Schnee liegen, könnte am Gewitter liegen, könnte an der Hitze liegen. Also ich bin ausgelaugt vom Wetter. Ja, aktuelle Themen sind immer scheiße im Podcast. Ja, deshalb reden wir auch nicht über die WM, die bevorsteht. Nee, ich wollte ja eigentlich einen schönen Einspieler von Franz noch einblenden, aber jetzt sind wir vor der WM. Und ich habe keinerlei WM-Vorfreude. Dieses Mal überhaupt gar keine. Ich auch nicht. Ich habe manchmal so kurze Anflüge, dass ich gucke, gegen wen Deutschland spielt. Okay. Aber vergesse ich immer sofort wieder. Ich habe eine Information, sie spielen zuerst gegen Mexiko. Ich habe aber keine Ahnung, wann. Ich glaube, am Sonntag. Okay. Ja. Gut. Sonntag Mexiko, also nächsten Sonntag. Also lang nachdem ihr das gehört habt. Bevor. Ja, das, keine Ahnung. Ja. Wie hat Deutschland gespielt? Schreibt uns doch mal in die Kommis, wie Deutschland gespielt hat. Ihr habt ja Vorwissen. Ich mache kurz meinen Flugmodus aus. Ihr könnt uns jetzt aus der Zukunft schreiben. Ihr schickt uns viel zu wenig Informationen aus der Zukunft. Wir könnten so ein wissender Podcast sein. Wir könnten die Welt aufräumen, wenn ihr uns mal endlich aus der Zukunft, wenn ihr uns hört und die Informationen, die wir jetzt brauchen, einfach mal zusenden würdet. Egal wie. Ja, dann könnten wir Wetten abschließen. Ja. Wir könnten hier im Badezimmer ja auch einfach die Fenster aufmachen, dann können Brieftauben reinflattern oder Eulen. Oder Eulen. Oder Eulen, ja. Oder Falken. Ja. Oder Adler. Ich bin ja noch immer überrascht, dass unser Gast damals Magic Martin Harry Potter nicht kannte. Ja. Als Magier muss man doch Harry Potter kennen. Hast du gewusst, wenn wir 1.000 Euro auf Panama setzen, dass die Weltmeister werden, 1 Million Euro auf Panama, dann werden wir Milliardär. Wenn Panama Weltmeister wird. Wenn Panama Weltmeister wird. Aber Milliardär, komm, dann gibt man jedem 100 Millionen, der da was zu sagen hat, haben wir immer noch 100 Millionen. Stimmt. Bestechung. Hat noch keiner im Fußball versucht, ne? Doch. Echt? Deshalb ist ja gang und gäbe. Achso, das ist gang und gäbe. Ja. Ich dachte, das wäre ein ganz ehrlicher Sport. Klar. Gerade die FIFA ist doch, also ist ein gemeinnütziger Verein, die zahlen nochmal Steuern. Da muss doch alles mit rechten Dingen zugehen. Stimmt, die zahlen nicht mal Steuern. Ja. Also, ich wüsste nicht, was da betrogen werden kann. Nee. Nimm mir einen Fall, wo betrogen wurde. Einen. Das mit den Sklaven. In Katar? In Katar. Das hat aber nichts mit Bestechung zu tun, sondern nur mit Sklavenhandel. Das ist ja nicht so schlimm. Nee, das ist ja auch wieder gemeinnützig. Die hätten ja sonst gar keine Arbeit. Ja, stimmt. Ja. Dank Franz Beckenbauer. Und sie haben nochmals Ketten an den Füßen. Also, stimmt. Wer beschwert sich da? Also ich würde mich nicht beschweren als Franz Beckenbauer. Als Sklave schon. Hauptsache Arbeit. Hauptsache Arbeit. Egal wie beschissen, aber Arbeit ist immer besser als keine Arbeit. Genau. Das zieht sich auch von links nach rechts, also auf dem ganzen Spektrum. Ob jetzt ein sozialistischer Bauernstaat oder ein faschistischer Staat, Hauptsache Arbeit. Hauptsache Arbeit. Man müsste mal, anarchistisch wäre ein bisschen arbeitsfreier. Ja, da macht es dann jeder, wie er will, oder? Ja, dann würden doch auch alle arbeiten. Ich bin mir sicher, in einem anarchistischen Staat würde noch mehr gearbeitet. Aber das ist ja keine Staatsform, oder? Anarchie, sondern das ist ein Gesellschaftszustand. Oder kommt drauf an, wie man sieht. Also du kannst nicht, da gehen wir aber ganz tief in eine philosophische und politikwissenschaftliche Diskussion rein. Unsere Hörer lieben uns dafür, wenn wir über den Naturzustand reden und uns überlegen, ob der Anarchie war oder doch schon irgendwelche Regeln hatte. Allerdings haben wir heute eine Spezialfolge, oder? Weiß ich nicht, warum? Ich glaube, wir haben eine Spezialfolge. Ja, kam ja eh schon im Intro, oder? Nee, da kam noch nichts. Ach, da kam noch nichts. Ich habe extra noch nichts. Ich habe mir jetzt anders überlegt. Die nächsten zwei Einspieler setzen den Rahmen. Aber den Rahmen können wir jetzt schon aufmachen. Weil wir ja heute auch, und dafür werden wir ja auch geliebt, eine sehr, sehr internationale Folge haben wieder. Interkontinental. Interkontinental sogar. Ich kann den Kontinent mal wieder abhaken, weil ich hatte mich ja extra gefreut, noch über Zagreb reden zu können und Wien reden zu können. Da ist aber nichts passiert. Zwei nette Städte. Ja, das ist ja auch fast schon Asien. Wien oder jetzt Zagreb? Beides. Beides, ja. Wien ist fast die Türkei. Und die Türkei ist ja größtenteils Asien. Ganz damit genau. Damit ist Wien eigentlich das Kanada Asiens. Wien ist das Kanada. Ja. Super. Abgehakt. Ich habe mir tatsächlich zwei Wiener Wahrzeichen noch angesehen, obwohl ich da beruflich war. Was ist denn da? Stephansdom. Große Kirche. Die Semperoper. Die Semperoper habe ich nicht gesehen, aber ich bin noch über den Prater gegangen, weil da mein Hotel war. Der Prater, ist das eine, die Königstraße? Nee, das ist der Vasen nur ganzjährig. Eine schreckliche Vorstellung, aber ist so. Ja. Der also ist einfach den ganzen Jahrmarkt. Der ist ein ganzes Jahr lang ein Jahrmarkt aufgebaut. Weniger Bierzelte, mehr schon Event-Gastro. Okay. Aber tatsächlich so Freefall Tower, ein Riesenrad, Achterbahnen, aber Schießbuden. Ohne Sauftouristen dann. Ich war halt Dienstag und Mittwoch da, deswegen kann ich dir sagen, wie da am Wochenende aussieht. Okay. Unter der Woche sieht es sehr traurig aus, weil da sind nur ein paar komische Jugendliche, die echt geil drauf sind, Achterbahn zu fahren oder so. Und er wirkt eigentlich so ein bisschen wie so ein verlassener Freizeitpark. Aber und sowas ist geil. Gute Filmkulisse. Gute Filmkulisse, dafür waren aber doch noch zu viele Leute da. Also es war eher einfach nur traurig. Weißt du, es war nicht dystopisch genug. Ja. Gar keine Menschen da sind, aber die Fahrgeschäfte irgendwie noch blinken. Okay. Oder verlassen sind. Aber es waren halt auch so wenige Menschen, dass man sich echt gedacht hat, so, warum macht ihr das ganze Jahr über? Ja gut, Dienstagvormittag. Ja. Und stell mal vor, du wohnst in der Stadt, weißt du, so einen Mann zum Mitreisen besucht, normalerweise bei der Kirmes. Da kommst du ja mit dem Autoscooter über die ganzen coolen Wiesen Deutschlands und kannst immer im Wohnwagen wohnen. Und ach so, du bist so, einer. Du bist so ein Autoscooter-Parker. Geiler Typ. Oder wie man im Rheinland Fokurina. Oder auch in der Eifel sagt, Knuppauto. Knuppauto-Einparker. Boxauto. Boxauto. Tatsächlich Knuppauto, weil Knuppauto. Die aneinander knuppen. Ja, klar. Logisch, gell. You get what you see. Bochauto wäre dann. Bochauto. Boch. Boch. Bochen ist hauen auf, was weiß ich, aus okay. dem Kaff, wo meine Mutter herkommt. Okay, Bochauto. Bochen oder Dämmeln. Dämmeln heißt treten. Das ist aber auch gut. Dämmelauto. Dämmelauto. Ja, aber das sind ja, obwohl doch, da kann ich doch noch was aus Wien zurückziehen, was mir bewusst geworden ist. Und zwar gibt es einen Job, den nur Kinder cool finden, bis du irgendwann verstehst, oh Gott. Und das sind halt nämlich die Typen, die rückwärts cool mit ihren Schlüsseln diese Autoscooter einparken. Die findest du als Kind wahnsinnig cool. Ja, weil und die so als stehen. Das ja, weil die so cool können. Drauf rückwärts. Stehen, rückwärts einparken können. Die wissen, wie man den Rückwärtsgang sofort reinknallt. Die packen die Dinger cool. Und so ab der Jugend dämmert dir so langsam, fuck. Das sind die Verlierer. Das sind wirklich Verlierer. Die armen Kerle, die müssen immer in so einem Wohnwagen wahrscheinlich zu zweit pennen, kriegen fast keine Kohle und müssen da immer auf müssen immer Eurodance hören und die Autos einparken. Ja gut, aber das ist, glaube ich, auch ein Lifestyle, oder? Dieses Schausteller-Dasein. Das macht man nicht, weil man damit viel Geld verdienen will, weil es ein gutes Geschäft ist, sondern weil man damit, es ist halt wie Zigeuner, Zigeuner-Lifestyle. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch politisch behaftet, der Begriff. Ja, ich weiß. Ich sag mal, am Montag noch dem Gauland die Klamotten am Baggersee klauen und heute ja, Zigeuner sagen. Ja, das ist, so sagt man das bei mir. Ja. Nee, das ist, ich glaube, da wird man reingeboren in solche Familien, oder? In rumreisendes Volk, ja. Ja, in Schaustellerei. Ja, die Wagen fahren, die sind ja auch relativ reich. Also die so, wenn du ein Fahrgeschäft besitzt, das sind ja nur 5 große Familien in Deutschland, ja? Die so Fahrgeschäfte besitzen. Aber wenn du der Depp bist, der die Autos parkt, dann hast du keinen geilen Lifestyle. Ja, aber ich glaube, dann bist du irgendwie der Schwager von dem Vater. Und das ist doch alles familienmäßig da ja. organisiert, oder? Die sollten sich mal besser einen Zahnarzt mitnehmen. Das ist mir als Muster aufgefallen. Aber okay, genug über Schaustelle. Was können wir noch abhaken? Ich bin heute in Abhacklaune, das macht das Wetter mit mir. Ich will effektiv sein. Aber sonst kann man eigentlich auch fast. Das Wahnsinn, der Mai war dann doch nicht so ereignisreich, wie man dachte. Nee, ja, ich war irgendwie 2 Wochen weg und sonst weiß ich nicht, was da noch passiert ist. Davor war irgendwie Koffer packen und danach war Koffer auspacken. Wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen? Was ist danach noch? Waren wir noch cornern. Danach waren wir noch Corner. Letzte Folge. Ja. Das machen wir heute nochmal einfach. Machen wir einfach jeden. Der Corner sollte auch wieder mehr in der Gesellschaft ankommen. Ja, das Wort ist wieder fast vergessen worden. Das Wort ist vergessen worden, ja. Neulich ist wieder eingefallen. Ja. Die Leute noch Corner. Ich wette auch, 50% unserer Hörer wissen, was Corner ist. Einfach weil es so lange nicht mehr benutzt wurde und man gar nicht mehr dann weiß, was das war. Dann googelt mal. Googelt mal. Wieso haben wir allerlei Serviceanspruch aufgegeben? Willst du es jetzt erklären, oder was? Ja, das ist ja ganz schön erklärt. Corner heißt Ecke. Das reicht ja. Schon völlig. Ja, so wie... Und das, wie heißt es, verbifiziert? Ecken. Eckeln. Man eckelt an der Ecke. Man eckt. Ja. An Ecken. Der funktioniert übrigens auch nur in Großstädten. In Kleinstädten würdest du ganz komisch angeguckt, wenn du cornerst. Ja. In der Großstadt darfst du dich überall einfach hinsetzen und keiner denkt so, sind die eigentlich bekloppt. Aber in der Kleinstadt sich einfach mal an die Hauptkreuzung setzen, auf den Kreisverkehr. Das stimmt, ja. Und vor allen Dingen, kann man auf einem Kreisverkehr cornern? Wenn er rund ist, nicht. Siehst du? Oder er hat Kunstwerke auf Kreisverkehren, sind ja so ein deutsches Hobby. Er hat ein cooles Kunstwerk, ein eckiges Kunstwerk auf dem Kreisverkehr, dann kannst du wieder cornern. Ja. Oder du nimmst Kreide mit und malst irgendwo eine Ecke hin, dann kannst du auch wieder cornern. Ist ganz wichtig, irgendwo eine Ecke zu haben. Da fällt mir ein, zu cornern in Kleinstädten. Ich komme aus einer Kleinstadt und wir haben schon gecornert immer an der Pauluskirche. Wir haben es Paule genannt, an der Paule. Heute Paule. Bevor ihr in Fridays rein seid, oder wie? Ja, genau. Cornern an der Paule. Wir haben es natürlich nicht cornern genannt, sondern Bier trinken. Bier trinken an der Paule. Ist schön, wenn man die Hauptaktivität immer so, das ist ja so wie, ja. Sollen wir mal Kaffee trinken, so. Also so, wenn man abends mal Kaffee und Kuchen noch nimmt oder so. Einfach immer nur die Hauptaktivität. Ja, Bier trinken. Ja, und das hat sich dann, ist dann relativ ausgeartet. Also es war dann jedes Wochenende. Und irgendwann gab es mal eine Umfrage in der Heidenheimer Zeitung. Was ist für Sie der gefährlichste Ort in Heidenheim? Siehste, und da kommt nämlich die Kleinstadt ins Spiel. Man kann cornern, aber die Leute werden hellhörig. Und dann fangen sie an zu verdächtigen. Was machen die denn da? Ja, genau. Also die Leute hatten, also da wurde abgefragt, ZOH war mehr so, die Gegend, da haben die Leute auf ihrem Handy Bushido gehört und so. Da dachten wir eigentlich, das gewinnt auf jeden Fall. Ja. Gefährlichste, da die 15-jährigen Mini-Gangster. Und dann wir an der Pauluskirche. Aber Pauluskirche wurde als der gefährlichste Ort gewählt. Ja, wir sehen halt, die Leute damals, der Kreis, das waren halt alles Punker und so schwarze Pullover, Bomberjacken, Dudes mit Nietengürteln und so. Ja. Und die sehen halt einfach gefährlicher aus. Ja. Als Bushido-hörende kleine Messerstecher, die Koks verticken. Genau, die sehen einfach nicht so gefährlich das aus. Das haben die natürlich gemacht, weil jeder Bushido-Hörer vertickt Koks. Absolut, ja. Das ist eine Regel. Da gibt's auch mit 14 fängt es an und man hat beschissene Frisur. Sagt, da gibt es keinen Black Swan. Black Swan? Da gibt es keinen einzigen Black Swan. Ist das ein Ticker-Begriff? Black Swan? Black Swan? Ja? Nee, gar nicht. Nee, okay. Heißt einfach nur der schwarze Schwan. Also der die Reihe durchbricht. Ah. Also. Das ist ein Ding, oder was? Das ist ein Ding. The Black Swan. Wir sind auf der Suche nach The Black Swan. Hätten wir jetzt unseren Briten da, Tommy. Also Randall Britt, der könnte sagen, wo aber das... Es ist auch mit diesem Film, mit Natalie Portman. Nee, vorher natürlich da. Das ist wie in dieser Theorie, dass eine Theorie so lange bewiesen ist, bis sie widerlegt wird. Und im Endeffekt geht man davon aus, es gibt nur weiße Schwäne, bis man dann mal den schwarzen Schwan sieht. Und deswegen gibt es diesen Black Swan. Ist der gut oder schlecht? Der ist nur derjenige, der den Stereotyp oder die Regel der Ausnahme bildet. Ah, auf Deutsch dann das schwarze Schaf? Nee, da ist ja ein negativer Beigeschmack drin. Der Black Swan ist einfach nur, huch, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Ja. Ich habe den Film nie gesehen. Hat das da auch was mit dem zu tun? Bricht sie aus und ist der... Ich habe, das ist so ein Ballettfilm, gell? Ja. Ja. Soll aber gut sein. Aber es gibt halt drei Sachen, die ich mir einfach nicht angucke, obwohl mir auch schon empfohlen wurde. La La Land, Musikfilme im Allgemeinen, vor allen Dingen noch Musicalfilme, Ballettfilme. Die Top 3. Und? Die großen 3, auf Platz 3, Ballettfilme. Ballettfilme. Auf Platz 2? Musicalfilme. Und auf Platz 1? Pferdefilme. 3 gute Antworten. Ja. Würdest du mitgehen, oder? Ja. Oder hast du noch was auf der Liste? KZ-Filme sollte man sich angucken, ist aber schwierig, die Stimmung zu finden. Kann man nur einmal gucken. Schindlers Liste nie gesehen. Das Leben ist schön, den habe ich einmal gesehen. Sehr guter Film, habe ich mal aus Versehen gesehen. Ja, wahnsinnig traurig, danach habe ich, das ist einer der Filme, wo ich gesagt habe, okay, ich habe den einmal gesehen, jetzt bin ich traurig. Genau. Ich kann das nicht nochmal, der hat mich auch aufgewühlt tatsächlich, ja. Ja, den habe ich versehentlich gesehen. Also da, den habe ich irgendwie... Der fängt ja auch total nett an. Ja, genau. Der hat, also es ist eigentlich so eine lustige italienische Komödie am Anfang. Ja. Und dann Schnitt. Fucking KZ. Übel, ja. Genau. In diese Top-Liste. KZ-Filme kommen da noch rein. Schindlers Liste nie gesehen. Und nach der Werbung noch ein Filmgenre, das man nicht sehen kann. Machen wir Werbung? Machen wir Werbung? Weiß ich nicht. Machen wir schon Werbung? Warum nicht? Können ja mal Werbung. Wir sind einfach frei. Und dann haben wir nämlich auch den Bogen geschlagen, weil die Leute sind ja richtig gespannt. Die knabbern ja schon seit 10 Minuten an den Fingernägeln. Was ist denn heute das große Thema? Ist das überhaupt eine Sonderfolge? Die sind heute total unstrukturiert, machen große drei ohne einen Teaser, ohne einen Abbinder. Was ist da los? Und jetzt kommt auf einmal Werbung. Und zwar Anarchie. Und wann kommt die Werbung? Man weiß es nicht. Vielleicht jetzt? Nein, sie kommt noch nicht jetzt. Immer noch nicht. Wann kommt sie denn? Ist das überhaupt Werbung? Sag mal, ist das vielleicht einfach ein Song? Ich glaube, ich höre sie. Ich höre sie, glaube ich, reinkommen. Vielleicht ziehe ich rein. Ob man daraus was hören konnte, außer dass es nervig ist. Ja, Peterle. Aber den Kontinent hat er geteasert. Ja, man kann es sich herleiten. Ja, du warst in Afrika. In Afrika, in dem Afrika, von dem alle reden. Genau. Und viele Staatspräsidenten halten das ja heute noch für ein komplettes Land. Ja. Also den Kontinent. Ja, ja. Wer? Donald Trump? Bestimmt. Bestimmt, ja. Also ich glaube einfach, er denkt, das wäre wie die Vereinigten Staaten, weißt du so. Also jetzt die Kleinstaaten dann. Ist es doch auch. Sind die so vereinigt? Nee. Doch. Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht. Darf ich dich einladen auf ein Bier aus Afrika? Ja, Castle Lager. Sehe ich gerade aus einer schönen Büchse. Hast du die im Koffer transportiert extra? Castle, ja klar. Extra für den Poddy. Ich bringe immer Bier mit aus Ländern. Das ist sehr schön. Alle haben irgendwelchen Straßenkunstschrott gekauft. So, ja. Made in China-Scheiß. Ich habe Bier gekauft. Sehr schön. Das ist nämlich made in South Africa. Da war ich nämlich, in South Africa. South Africa. Oder wie wir es abgekürzt haben, SA. Ah, gut. Ich habe immer versucht, das RSA abzukürzen in unseren ganzen Dateinamen und was weiß ich. Produktionsplan SA.doc. Okay. Sehr gut, ja. Ja. Toll. Das ist doch die Jugendorganisation der AfD, oder? Die SA. Ja. Genau. Ich bin mal gespannt. Oh. Ach, das ist klingt schon so, als käme von südlich vom Äquator. Cold Medal Winner, ja. Finde ich auch verrückt, weil die Dose ja falsch rum ist, wie sie jetzt nur richtig rum trinken. Also, ja, als du die in Afrika gekauft hast, stand deine Hand draufhalten, sonst läuft das Bier nach oben raus. Das ist ja wie bei Australien. Das vergisst man mal. Südafrika ja auch auf der anderen Seite der Erde liegt. Ja, vergisst man das? Ja, als Staatspräsident. Also Trump jetzt. Ach so, ja. Ich natürlich nicht. Schmeckt. Nee, vergisst man natürlich nicht. In welcher Zeitzone sind die eigentlich? Die interessanten Sachen direkt am Anfang abzuhaken. Kannst du ja mal raten. Also entweder London Time oder Amsterdam Time. Ja, Amsterdam Time ist mitteleuropäische Sommerzeit. Ja, das ist genau die gleiche. Das war die gleiche Uhrzeit wie hier. Ja, geil, du fliegst 9000 Kilometer und hast die gleiche Uhrzeit wie hier. Das ist auch gut, du hast auch kein Jetlag, weil die Erde dreht sich ja genauso. Also rein theoretisch ist, wenn man weitreisen will, Südafrika, eigentlich die beste Wahl. Oder? Der Hinflug war ein ganz normaler Werktag einfach. Ja. Also morgens ins Flugzeug, abends da gewesen. Cool. Und der Rückflug war einfach eine ganz normale Nacht. Nur unbequem halt. Nee, ich habe geschlafen wie ein Baby. Ach so. Ich habe mich reingesetzt ins Flugzeug. Also es war 12 Stunden Flug. Ja. Einen Film geguckt. Dabei Abend gegessen. Ein schönes Gläschen Wein getrunken. Und 8 Stunden geschlafen. Sehr schön. Und dann waren wir fast da. Welchen Film hast du denn geguckt? Moment. Play Night. Game Night. Game Night. Sag mir nichts. Ist ein guter Flugzeugfilm. Okay. Und dann habe ich noch einen Film geguckt zum Frühstück. Bad Neighbors oder so. Okay, den habe ich tatsächlich auch schon mal im Filmportal des ICE habe ich schon mal Bad Neighbors geguckt. Das ist doch hier mit diesem Typen aus How I Met Your Mother, dieser Marshall, oder? Nee, das ist mit diesem anderen Typen. Ah, nee, Seth Rogen oder so. Seth Rogen, genau. Genau, ja, nee, aber ich weiß, welchen. Und die ziehen neben einer Verbindung ein. Ja, die Verbindung zieht neben denen ein. Okay, ja. Genau, das ist so ein typischer, bisschen derberer Erwachsenen-Humor. Comedy-Scheiß. So Liga-Hangover-mäßig, ja. Wo man auch Pimmel mal sieht und ja. Viel Fuck gesagt wird. Cool. Und Drogen genommen werden und so. Ja, das ist doch einfach auch eine Erfahrung, die man aus Südafrika wieder mitbringen muss. Ja, das war eigentlich alles. Also Hinflug habe ich Thor geguckt. Okay. Und ich hasse ja Marvel-Filme. Ja. Aber für Flugzeuge geht gern mal. Alle um mich rum haben Black Panther angeguckt. Okay, und du hast Thor geguckt. Thor. Trotz. Nee, weil alle um mich rum waren schwarz und haben Black Panther geguckt. Okay. Und ich als Weißer habe da natürlich den weißesten Marvel-Film geguckt. Thor. Ich habe Thor auch einmal gesehen und da ist ja ein guter Witz drin. Mit diesem, das ist ein köstliches Gesöff, bringet mir mehr, wo er den Becher auf dem Boden zerschlägt. Ja, ach, mit dem Kaffee. Ja. Ja. Mehr ist gut. Mir von Thor zeigt einfach, welche Klasse diese ziemlicher Scheiß, Comic-Verfilmungen manchmal haben. Tatsächlich ziemlicher Käse. Ja. Ja, das. Hast du Mahatma Gandhi? Nee, wie hieß der andere? Nelson Mandela, ach, der ist auch tot. Habe ich gesehen, ja, tatsächlich. Wie? Also zumindest sein Zwilling, seinen geistig behinderten Zwillingsbruder. Was? Also ich war bei einer, das klingt jetzt auch komisch, bei einer Rentnertanzgruppe. Okay. Als Fotograf angestellt. Und da war ein Typ, der offensichtlich geistig behindert war, sah aber exakt genauso aus wie Nelson Mandela. Aber er war geistig behindert. Weil ich habe tatsächlich vor Jahren mal die komplette Nelson Mandela Biografie, die hat 1000 Seiten. Okay. Auf so ganz dünnem Papier mit ganz vielen ganz klein gedruckten Buchstaben, Schriftart 7 oder so, Areal Scheiße. 7, die habe ich aber komplett gelesen. Und warum? Bist du Fanboy? Nee, ich bin gar kein Fanboy eigentlich, aber man denkt schon so, oh, der Arme. Weil, kleines Impulsreferat. Nee, der Nelson Mandela. Der hat halt erzähl mal, wahnsinnig lange, nur dafür, dass er für die Rechte der Schwarzen eingetreten ist, sehr lange im Bau gesessen, ja. Um danach dann zu hören, Mensch, da war echt Rassismus. Jetzt bist du frei. Und da war sein Leben aber auch eigentlich schon vorbei. Nein, dann ist er ja noch Präsident geworden. Ja, da ist er Präsident geworden. Und hat noch 18 Jahre gelebt. Der hat in der Jugend ein bisschen rumrebelliert und dann saß er halt erstmal im Knast und hat da gute Gedanken gehabt. Aber der war schon, wurde schon als Führer auch verhaftet dann, oder? Ja, ja, schon. Aber ja. Von dieser, ich weiß nicht, wie die Abkürzung der Partei AKP? War. AKP? Nee, AKP ist in African. ACP, African Congress. So ungefähr, ja. Und sowas. Jedenfalls, dafür wurde er dann eingeknackt. Faszinierend fand ich tatsächlich, dass seine Frau ihm die ganze Zeit die Stange gehalten hat. Also wenn dein Mann jetzt so... Nee, sie durfte ja nicht freischauen. Aber so, ich bin dann mal jetzt auf unbestimmte Zeit weg. Wahrscheinlich mein ganzes Leben, weil er wurde lebenslang verurteilt. Dazu auch zu sagen, wir sind schon ein Team, du hast ja die richtige Sache gemacht. Ja, jedenfalls ganz beeindruckend. Ja, ich habe seine Zelle gesehen tatsächlich. Echt? Ich habe mal reingeguckt. Und, war sie groß? Nee, war sehr klein. Ja, so beschreibt er sie auch. Ja, wirklich, also es war halt so ein langer Trakt mit 25 Zellen oder so. Und dann hat der Führer, also jetzt mal von vorne, wir haben diese Gefängnisinsel besucht. Ja. Robben Island heißt es, ist vor Kapstadt. Da hat man jetzt, so eine halbe Stunde mit der Fähre raus. Haben wir die Vorfahren von Iron Robben auch gebaut. Ja. Die Niederländer waren ja da unten. Ja, das war auch unser Running Gag, während ach, wir echt? Da waren. Siehst du mal. Aber tatsächlich hat der Führer gesagt, das wurde benannt nach dem niederländischen Wort für Robben, nämlich Robben. Ach, weil der Robben auf dieser Insel. Ja, weil die Robben gesehen haben. Kein Scheiß, da gibt es auch Robben. Welcher Führer übrigens? Ich dachte immer, der hätte sich nach Argentinien abgesetzt. Jetzt pass auf, wir hatten einen Museumsführer. Also es ist eine Museumsinsel mit dem Gefängnis, so wie Alcatraz vor San Francisco ist Robben Island vor Kapstadt. Und unser Führer war sehr gut, der war nämlich ehemaliger Insasse. Oh, okay. Und das ist dann ziemlich intensiv, so eine Führung. Ja, das glaube ich sogar, ja. Und genau, da sind wir auch an Nelson Mandelas Zelle vorbeigekommen, in diesem Rahmen. Kannte er ihn? Nee, der hat gesagt, der hatte nichts mit dem zu tun. Er war nur so ein. Er war auch politischer Gefangener, aber in einer großen Sammelzelle. Okay, auch schön. Und die, bestimmt. Ja, die waren da mit 40 Leuten oder so in der cool. Zelle. Ja. Und die Leader, also Mandela und die großen Köpfe, die waren alle in Isolationshaft. Ach, schön. Und er meinte, die Leader konnte man treffen, wenn man ins, wie heißt es, Hospitality, ins Krankenhaus, Gefängnis, ja. Krankenhaus gekommen ist. Da waren dann auch. Mal Nelson Mandela, kannst du mit dem mal kurz reden. Ja, klingt nach einer, da haben die Weißen auch wieder alles richtig gemacht da unten in Afrika. Ja, bis einfach 94. Mal, einfach mal fies unterdrücken bis 94. Bis vier, halt echt, also da haben wir schon, sind wir schon in die Grundschule gegangen oder du in die, ins Abendgymnasium? Ich habe da gerade meine Ausbildung zum Stuckateur gemacht. Ja, genau. Da, auf jeden Fall waren wir schon in Schulen, wo gelehrt wurde, dass Rassismus böse ist und so weiter. Ja. Und ein Land, das eigentlich westlich geprägt ist und diplomatische Beziehungen hat mit allem in Europa und Amerika, hat noch diese Gesetze. Das ist halt echt verrückt, gell? Bis 94. Ja, das denkt man gar nicht. Da macht man sich über die Schweizer lustig, wann die das Frauenwahlrecht eingeführt haben. Aber 2017? Ja, ungefähr. Ja. Aber die Apartheid war echt schon so ein langes Ding, ne? Ja, ist eigentlich immer noch in Kraft. Also ja gut, man hat ja auch keine gemischten Viertel, oder? Hast du gemischte Viertel gesehen? So, nee, nee, also wir haben gewohnt in der Innenstadt oder im City Bowl, wo die Banken und Wolkenkratzer, ja, und Hafen und Tourismus und was sich. Und das, da gibt es eigentlich nur Weiße. Und also Schwarze arbeiten da, ja, aber wohnen da nicht. Und draußen in den Townships wohnen halt nur Schwarze, da wohnt kein Weißer. Ja, ja, tolles Land. Also Südafrika. Ja, gemütlich, ja. Aber sehr nette Leute. Also, ja, ich glaub, die alle, also Weiße trifft man eigentlich gar nicht. Okay. Außer Ausländer halt. Ja. Aber weiße Südafrikaner hab ich zumindest keinen getroffen. Ich bin auch noch immer davon überzeugt, dass es gar keine weißen Südafrikaner gibt. Ja doch, aber die sind in ihren Villen. Ach so. Am, ja. Guten Viertel. Im guten Viertel, ja. Und bewegen sich da irgendwie raus. Also, ja. Ist schon irgendwie auch, ab da würde ich mir dann auch die Gedanken machen, unsere Gated Community ist ja ganz nett, aber ich kann eigentlich nach 19 Uhr auch mein Haus nicht mehr verlassen. Ja, eigentlich haben wir vielleicht nicht das beste System. Also, weißt du, so im Hinterkopf vielleicht, wenn wir uns jetzt einfach mal alle irgendwie so ein bisschen am Riemen reißen würden, dann wäre vielleicht ein bisschen cooler. Aber ich glaube, das ist auch das ist so wie die Israel-Palästina-Frage innerhalb von einem Satz. Ja, das ist, ich meine, so sind ja die meisten Länder auf der Welt, dass es gated gibt und nicht gated. Das hat dann nicht unbedingt was mit Schwarz und Weiß, sondern mit Arm und Reich zu tun. Ja. Und in Südafrika ist es halt historisch gewachsen, dass Arm schwarz ist und Reich weiß. Ja. Egal. Ach so, und nachts rausgehen, ist so ein Problem ist es nicht. Ich wurde, ich glaube, nur zweimal wurde versucht, mich zu töten. Okay. Also es geht eigentlich. Hat's denn eine Knarre dabei? 10 Tagen, 2 Mordversuche, es geht noch. Nee, im Ernst? Also einer war, das habe ich gar nicht so richtig realisiert. Okay. Gesagt, also du bist tatsächlich einmal haarscharf an einem Überfall. Weil, ja, ich glaube schon. Ja. Also der Typ hat gesagt, wir haben da geparkt am Straßenrand. Er hat gesagt, du musst da einen Parkschein holen in der Bank. Okay. Okay, ich guck mal rein, ist eine Bank, da ist alles voller Wachmänner und was ist, ich war mitten am Tag. Also er hat mich nicht in eine dunkle Ecke gelotst, sondern geht in die Bank. Und dann laufe ich so in die Bank, guck mich um nach diesem Parkautomat. Und plötzlich höre ich hinter mir lautes Gewühl und Gekämpfe und Geschrei. Okay. Und dann haben sich wohl alle Sicherheitsmänner dieser Bank auf diesen Typ gestürzt. Okay. Der mir wohl hinterher gesneakt ist. Okay. Aber und ich habe mich ganz schnell verzupft, weil ich hatte keine Lust da jetzt noch mit denen wie so ein Wiese zurück zu meinem Auto. Hab gesagt, wir sollten fahren. Wir sollten fahren. Aber die Frage ist, hast du den Parkschein bekommen? Nee. deswegen musst du die auch wegfahren. Ich habe schwarz geparkt. Ja, spannend. Spannend. Ja, also ich weiß nicht, was passiert ist, weil ich habe halt nach vorne geguckt und hinter mir ging es plötzlich ab. Nach einem Profi irgendwie, wenn er erstmal zu dir sagt, geh mal in die Bank. Er war aber sehr freundlich. Also erst hat er gesagt, ja, ihr müsst Parkticket holen, was ist ich. Also ja, okay, wo denn? Dann hat er es mir erklärt, da. Und dann habe ich da mal geguckt, ich sehe da nichts. Ja, doch, da in der Bank drin. Und dann bin ich rein. So. Also er musste mich zweimal überreden. Okay, aber auch ziemlich dumm von mir. Eigentlich, auch dumm von ihm eigentlich. Wenn er dich doch abrippen will, hätte er wahrscheinlich am Auto noch eine bessere Chance gehabt. Ja, das war halt mitten an der Straße. Zwischen Bank-Securities zu schicken. Also. Ja, aber da war halt meine ganze Gang am Auto. Also wir haben drei Autos. Ah ja, vielleicht hätte er die auch unauffällig irgendwie am Bankautomaten dann. Ich weiß es nicht. Es war skurril, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil in eine Bank kann ich ja reinlaufen, da sind schwer bewaffnete Leute. Ja, sag mal, eine Bank ist jetzt nicht der am schlechtesten überwachte Platz in der Stadt. Ja, und es war keine so eine rammelige 24-Stunden-Bank mit einem ATM, sondern eine richtige Bank. Eine Bank. Mit drei ATMs. Und Security-Wachleuten scheinbar. Ja, aber kein Parkautomat. Hast du dich denn wenigstens bedankt noch kurz? Hast du noch nee, ich bin ganz schnell raus, weil ich die haben sich da noch weiter geprügelt. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ja, jetzt heißt es wieder... Ja gut, dass sie dir nicht abgeknallt haben, das dachte ich mir dann danach, stimmt, weil wir fasten jemand wegen und vielleicht geschaut. Wollte er dir nur hinterherlaufen und sagen, oh Alter, ich habe mich vertan, Banken ist ja ein Bankautomat, gar kein Parkscheinautomat. So der nette, naive Typ, ja, genau. Der eigentlich dir tatsächlich helfen wollte, aber jetzt für ewig, jetzt sogar in einem Podcast, der tausende, Millionen von Hörern erreicht, wird jetzt so dargestellt, als würdest du in Südafrika einen Banken überfallen, als gäbe es keinen Rechtsstaat oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, er lebt, glaube ich, noch. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ich lebe noch. Ja. Also eigentlich ist alles gut gegangen. Und das andere war, also wenn man durch Kapstadt, durch die City läuft, hat man immer, alle 3 Meter hast du einen Bettler am Hals, der dich halt voll labert, bis er... Das finde ich immer sehr anstrengend, weil ich mir immer denke, also man kommt dann ja nur noch mit unfreundlich weiter. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch europäische Metropolen, wo dir das ständig passiert. Ja, halt auch in. Ja, ob jetzt Lissabon oder Barcelona oder so, ist ja auch egal. Oder Berlin, da sind die Leute noch unfreundlicher, tatsächlich, weil die meisten Bettler da Berliner sind, die dich immer sofort mit, ey, Meister, anquatschen. Aber der Problem ist ja, einzelnen Personen würde ich ja tatsächlich gerne was geben. Nur Nummer 5. Ganz genau. Geht dir halt so auf die Nerven auch. Und du weißt halt einfach, weißt du, defensives Betteln hätte bei mir wesentlich mehr Erfolg, als wenn dir jemand die ganze Zeit an den Hacken klebt, du dann wirklich unfreundlich werden musst, dann sagst, verzieh dich, du kriegst nichts von mir und dann hast du auch noch ein schlechtes Gewissen. Ganz also genau, da gewinnt Problem, keiner, da gewinnt wirklich keiner. Irgendwann bin ich mal eingeknickt und habe ihm irgendwie eine Handvoll Münzen gegeben, die ich noch hatte. Aber ich finde es schade, dass so diese aufdringliche Nummer sein muss, vielleicht musste die auch sein, ich weiß es ja nicht. Ja, einen hatten wir, der war so aufdringlich, da sind wir, waren wir abends mal einen heben, sind wir zurück ins Hotel getorkelt und der ist wirklich einen Kilometer oder so mitgelaufen, 10 Minuten und hat nicht aufgehört zu quasseln, der hat durchgehend gequasselt und wir dachten, oh, komm, verpiss dich jetzt endlich. Irgendwann hat er einmal angefangen zu rappen. Okay. Und das war super geil. Ja. Wir fanden es plötzlich alle voll geil und dann waren wir am Hotel und dann hat er noch eine Runde weiter gerappt für uns. Den haben wir dann auch fürstlich entlohnt. Ja, also siehst du mal, wenn er mit Rap-Skills, wieso hat er die nicht direkt ausgepackt? Ja, genau. Jo. Und das macht er beim nächsten jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht hat er gelernt, hey, das kommt gut an bei den besoffenen Weißen. White Niggas in the Street hat er uns genannt. Ah, White Niggas in the Street. Cool, aber das ist ja eine gewisse Verbrüderung. So ein guter Ohrwurm. Ja. Dann hat er vorm Hotel noch für uns gerappt und der Security vom Hotel... Weil uns die ganze Zeit schon reinschieben. Also schon so, nein, Mann, der ist geil, das ist unser Bruder. Ja. Ah, schwer. Also finde ich gerade so Sachen irgendwie. Ja, man stumpft aber echt nach ein paar Tagen total ab. Man stumpft ab, ja. Also aber ist alles völlig normal. Also der Verkehr, die Leute, die Sicherheitssachen, das ist... Also ich bin innerhalb von 3 Tagen immer in so einem sofort... Also dann ist es normal einfach. Gut, du bist ja auch ein stumpfer Typ. Ja. Da stumpft das natürlich schnell was ab. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir mal gemeinsam in Istanbul waren und ein Bier auf der Straße trinken wollten und ich wütend wurde, weil das nicht mehr geht und du ganz fatalistisch einfach gesagt hast, dann trinke ich heute halt kein Bier. Hab ich das gesagt? Ja, ja. Das klingt nicht nach mir. Mir klingt auch nicht nach dir. So, mein böser Zwillingsbruder. Ach, war ich mit deinem Zwillingsbruder unterwegs? Ja, ich war nie in Istanbul. Oh, fuck. Dann weißt du ja jetzt ziemlich viel über unsere homoerotische Beziehung, die wir neben dem Podcast führen. Ja. Habt ihr fremdgeknutscht, oder was? Ja, ich dachte, willst du. Aha. Gut, dass er schon tot ist, mein Zwillingsbruder. Ach, der ist tot? Ja, ich habe ihn umgebracht. Wegen der... Ja. Weil er dein böser Zwilling war. Ja, weil er der Böse ist. Ich bin der Gute. Aber woher weiß ich jetzt, dass du jetzt der Zwillingsbruder von Peti bist und einfach Petis Rolle angenommen hast und jetzt so tust, als wärst du Petro Schombardi? Oh, das ist gruselig. Ich weiß es nämlich selber auch nicht mehr, wer ich bin. Fuck. Und bin ich wirklich Jean-Paul? Oder bin ich gar kein Franzose? Sondern Belgier. Belgien, das Kanada Frankreichs. Passt auch wieder. Ja, ist kleiner, liegt nördlich, Aber Kanada ist nicht kleiner als die USA. Ja, aber von der Einwohnerzahl. Ja, das stimmt. Wesentlich kleiner. Ja. Aber ich habe noch ein paar Punkte. Mehrere Sprachen, mehrere offizielle Amtssprachen. Ja. Hat Belgien. Ja, so wie Südafrika. Oder Kanada. Oder Kanada. Ist Kanada etwa das, ist Südafrika etwa das Kanada Afrikas? Weil mehrere Sprachen, gemischte Bevölkerung, ich hab die sich nicht durchmischt, aber immerhin gemischt ist. Nee, ich bin nicht drauf gekommen, welches Land Südafrika ist, in welchem Kontext. Okay. Also vielleicht das Luxemburg Afrikas, das ist ja das fortschrittlichste und reichste auf dem Kontinent. Keine Ahnung. Ja. Schweiz. Ja, aber gilt es nur als fortschrittlich, weil das Land ist, wo Weiße wohnen, auch wenn sie nichts mit den Schwarzen zu tun haben wollen. Genau. Also es ist eine sehr westliche, so eine sehr weiße Sicht wieder auf Afrika. Das ist das fortschrittlichste Land, weil das die höchste weiße Bevölkerung hat. Ja, genau. Ja. So ungefähr nämlich. Ja. Sonst fällt einem ja auch nichts da ein in Afrika. Obwohl ich glaube, dass Afrika ja schon so ein paar Staaten hat wie Kenia oder so, die komplett safe sind. Also ganz normal. Kenia sind auch immer wieder Unruhen. Hast du das Buch Afrika von Hans Strunk gelesen? Ja, habe ich gelesen, ja. Da gibt es auch, also da, wenn da Wahlen sind, ist da auch Halligalli. Und die haben auch islamistische Terrorgruppierungen, okay, und so ein Scheiß. Also, und was ist denn mit Lesotho? Zum Beispiel. Weiß ich nicht. Hört weiß man nichts über Lesotho. Siehst du? Das ist so ein Binnenstaat mitten in Südafrika. Ja, scheint einfach so ein ruhiges Ländchen zu sein. Weißt Vielleicht du? Ist das das... Lesotho ist Kanada Afrikas, weil man hört nicht viel davon. Oder das Liechtenstein Südafrikas. Afrikas. Also Südafrikas. Ja. Südafrikas. Also wenn Südafrika die Schweiz ist. Stimmt, ja. Oh Gott, oh Gott. Gott, ein komplizierter Kontinent. Eigentlich sollte man mal... Ja, wir haben jetzt keine 5 Jahre Zeit, oder? Sonst könnte man das Schaumbad erkundet Afrika und zwar komplett machen. Wie, wir haben keine 5 Jahre Zeit? Haben wir 5 Jahre Zeit? Ach so, komplett. Ja, ja, ach so, wir müssten ja da down gehen. Wir können nicht nur kurz so einmal kurz in das Land fliegen, irgendwie in die Hauptstadt, so Kapstadt, und sagen, okay, so ist Südafrika. Oh Gott. Gesundheit. Dankeschön. Das ist das feuchte Wetter. Oder das HIV, weil wir zu viel über Südafrika reden. Stille. Weiß nicht. Ich wollte nur HIV noch mal reinbringen. Ja, genau. Die Angst kann. Wenn man über Südafrika redet, muss man auch über HIV sprechen. HIV ist hier ja out. In Südafrika in. Ja, aber angeblich ist es ja auch hier wieder in, weil die Kids keine Angst mehr davor haben. Ah, okay. Wenn man in den 80ern geboren wurde oder aufgewachsen ist und in den 90ern hat man immer gesagt, pass auf, du stirbst. Und heutzutage ist halt so, pass auf. Aber da gibt es Medikamente, die haben zwar doofe Nebenwirkungen, das lässt sich nicht mehr so gut als Message transportieren. Ja, als Weißer ist HIV ja auch kein Problem. Also, weil man sich die Medikamente leisten kann. Ja, genau, also kann 70 werden mit HIV. Ja. Als Schwarzer ist natürlich scheiße, ja, weil du es dir nicht leisten kannst. Ich bin jetzt so überzeugt davon, dass ich noch Südafrika-Fan werde in diesem Leben. Auch wenn ich noch nie da war. Ja, es ist lächerlich schön, die Natur. Ja, glaube ich sofort, ja. Also wirklich. Also am Kap. Ja, genau, da ist es. Kap Tormentoso. Ja. Kap der guten Hoffnung auf Deutsch. Kap der guten Hoffnung. Nee, Tormentoso heißt das Kap der Stürme. Okay. Glaube ich. Tormento ist Sturm. Aber ich glaube, das ist der gleiche Kap. Ja, da sind 2 Kaps am Kap der guten Hoffnung. Das ist so dieser Zipfel und da gibt es den Cape Point. Okay. Das ist der südlichste Punkt. Und dann gibt's der Erde. Gibt es noch ein südlicheres Kap. Okay. Egal, aber das ist ein sehr südlicher Punkt. Ja. Und dann gibt es noch das Kap der guten Hoffnung. Das ist beides so 10 Minuten Fußweg auseinander. Ja, wir waren da. Das war sauwindig. Okay. Und gut, da ist ja auch. Da ist ja auch nur erstmal der Atlantik. Und auf der anderen Seite ist der Indische Ozean. Ja, genau. Da, also links das und rechts das. Siehst du mal, unsere Geografie ist gar nicht so schlecht. Ja, es gibt auch wenig Meere. Es gibt eigentlich nur Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean. Das war's. Und dann gibt es so Quatschmeere wie Nordsee und Mittelmeer. Und aber ordentliche Meere gibt es nur Atlantik, Pazifik, Indisch. Da kommt mir gerade die Frage, so die Beringsee ist ein Part vom Atlantik und hat nochmal einen extra Namen. Ja, ja, das sind alles so wie die Nordsee ist ja Im auch Im Prinzip Atlantik. Ist nämlich die Nordsee auch Atlantik, ja. Genau, Mittelmeer ist... Aber rein theoretisch wäre dann auch der Pazifik und der Atlantik der gleiche. Ja, weil ja. Im Endeffekt müsste man dann davon reden, ja, dass Wasser... Kommen wir nicht mit dem Scheiß, Eurasien... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wasser! Landmasse! Alter, Wasser ist Wasser! Und ganz hier bei Russland, Alaska ist doch auch irgendwie, kann man auch zu Fuß rüber. Ja, zum Beispiel. Ja, damit ist Russland eigentlich Kanada. Und Kanada ist ja fast USA. Ja. War doch mal russisch auch. Kanada? Nee, Alaska. Alaska, ja. Kanada, glaube ich, nie. Aber es war auch mal russisch. Waren dann jetzt, deswegen ja auch die ganz französische Ecke da noch um Quebec, waren dann jetzt die Franzosen eher? Ja. Weil sie Portugiesen sind runter in den Süden. Quebec nennt man ja das Frankreich Kanadas. Ja. Aber was lustig ist, weil Frankreich ist ja das Kanada Europas. Nee. Frankreich ist das Frankreich. Frankreich ist Frankreich. Frankreich steht für sich. Frankreich, also nichts ist wie Frankreich. Ja, da hast du sogar recht. Ja, nix außer das, Kanada, Frankreichs, Belgien. Belgien ist ein bisschen wie Frankreich, aber halt nicht Frankreich. Ja, es ist eher wie Holland, Belgien, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Ja? Nee. Ich habe keine Ahnung. Du bist halt Belgier, Jean-Paul. Ja. So wie Jean-Claude. Kommt drauf an, in welcher Gegend du bist. Belgien hat ja sogar eine deutsch sprechende Ecke, wo auch deutsche Verwaltung ist. Aber das Dominante ist doch das Niederländische, oder? Flämisch. Ich weiß nicht, ob flämisch oder wallonisch von der Größe her nicht sogar wallonisch größer ist. Okay. Liebe Zuhörer, wir gehen ganz deep in Gespräche. Ja, heute sind wir wissend. Wir sind wieder. Das ist der verfickte Geografie-Podcast. Irgendwie so, als würden wir jedes Wochenende erstmal bei Arte mit offenen Karten gucken und uns dann hier hinsetzen. Aber ja, vielleicht ist es auch so, weil Südafrika doch ein unangenehmes Land ist. Wenn wir immer wieder nach Belgien zurück wollen. Aber obwohl wir ja eigentlich nach Holland zurück müssten, weil die sind ja die einflussreiche Größe in Südafrika gewesen, oder? Holland? Ja. Ja, erstmal und dann haben sie es an die Briten übergeben. Deshalb stimmt, ist da Afrikaans, das ist ja, klingt wie Niederländisch und Englisch die Absprache. Ja, stimmt. Aber Englisch war es als letztes, deshalb ist es. Okay. Aber haben die Holländer auch schon, der Holländer an sich ist ja auch gerne mal Wim Wilders-mäßig unterwegs. Haben die Holländer schon den coolen Faschismus darunter gebracht oder waren das die Engländer? Das weiß ich nicht. Ich glaube, beide. Ich vermute. Also die wurden irgendwann unabhängig und da die Weißen haben das halt dann. Ich glaube, das funktioniert auch automatisch, weil der Weiße an sich kriegt ja relativ schnell bei solchen klimatischen Verhältnissen einen Sonnenbrand. Man kennt das selbst, wie unangenehm so ein Sonnenbrand ist. Dann bricht der Neid aus. Du bist wütend. Du liegst die ganze Nacht wach, Schlafentzug. Du liegst mit deiner roten holländischen Haut auf deiner Pritsche in Afrika. In deinem orangenen Shirt, verbrannt. Das Shirt beißt sich mit der Haut. Sieht total lächerlich aus. Sieht lächerlich aus. Dann kommst du raus und dann siehst du die ganzen Schwarzen, wie sie gemütlich in der Sonne rumlaufen und dann noch lachen, weil du halt einfach farblich auch schon aussiehst wie ein Clown. Ja. Und sie denken so, oh, ist der Clown in der Stadt. Und dann kommt dieser Faschismus. Warum lacht der mich aus? Schlecht geschlafen, plus Schmerzen. Und dann... Schlecht aussehend. Diese roten, kräuseligen Haare irgendwie. Oh ja, typisch Holländer. Ja. Und warum haben die eigentlich orange Trikots, wenn sie diese Haarfarben haben? Weiß ich nicht. Obwohl, die meisten Holländer sind eher blond. Egal, beißt sich auch mit orange. Blond beißt sich mit orange. Ja. Und dann denken halt natürlich, da lachten die Schwarzen, die da immer schon gelebt haben, wie lustig der Zirkus ist in der Stadt. Die Gaukler kommen und haben sich halt gefreut. Ja, und gelacht. Und der weiße Mitteleuropäer hat sich natürlich gedacht, warum lachen die denn über mich? Diese miesen Schweine. Und dabei haben sie sich nur gefreut, dass der Zirkus in der Stadt ist. Ja. Ja, hallo, zaubern Sie oder werfen Sie mit Bällen? Und dann die Sprachbarriere natürlich. Und dann, ja. Ja, und dann haben sie auf die geschossen. Ja. Aber das ist interessant, die haben da komplett diese Townships. Also die wurden ja dann alle da angesiedelt, die Schwarzen. Es gibt keine Möglichkeit, zu Fuß irgendwo hinzukommen, sondern nur über Autobahnen. Ach, super. Deshalb fährst du da immer schön 120 auf der Autobahn und alles ist voller Fußgänger. Ach. Das ist ein bisschen wirklich anstrengend. Ja. Weil, ja, die können halt nicht anders in die Stadt. Das ist natürlich auch schon, auch wieder bezeichnend, ne? So ja, das Motto, ist, aber das ist. Sollten wir da einen Fußweg machen? Nee, den Fußweg. Die haben über uns gelacht. Gelesen. Die dachten, wir sind die Clowns in der Stadt. Ja, das war wirklich Stadtplanung so, dass wir geben denen keine Möglichkeit, in die einfach in andere Fälle zu kommen. Ja, verrückt. Klingt alles sausympathisch. Ja, deine China-Geschichten, was sagt Freund, oh, Peter hat die ganze Zeit Aufzug geraucht. Und hoch und man sagt ja, man hört ja nur Böses über China. Aber da Südafrika, muss ich jetzt aber auch mal Südafrika verteidigen. Pass auf, habe ich eine gute Idee. Du kannst Südafrika verteidigen nach dem nächsten Song, weil keiner kann besser nach Afrika einleiten als der gute alte Sting, der Stachel im Faschismus ist. Der rote Stachel im Fleisch des südafrikanischen Faschismus. Sting. Du hast Sting gekriegt? Bitte? Du hast Sting gekriegt für Schaumbad? Ich habe nicht nur Sting bekommen, sondern ich habe sogar Toto bekommen. Inklusive Sting. Die extra für uns heute einen kleinen Abbinder eingesungen haben. Geil. Ja. Du kriegst Sting, aber Christian Tramitz nicht. Was sagt das über Christian Tramitz? Ja, was sagt er über Christian Tramitz? Vielleicht sollte man mal seinen Manager fragen, der uns eine zurückschreibt. Vielleicht ist Christian Tramitz einfach noch geiler als Sting und Toto. Stimmt, vielleicht ist... Ja, doch, Christian Tramitz ist geiler, weil er hat die Stimme von Zed. Ja. Leute, ey! Naja, aber jetzt hören wir erstmal Toto, oder? Ja, und danach gibt es eine kleine Verteidigung für Südafrika. Ja, Peter war in Südafrika. Ja, Peter war in Südafrika. Ich habe seit Tagen Ohrwurm von dem. Ist ja auch einfach ein guter Song. Ja, werdet ihr jetzt auch haben. Danke an Sting und Toto. Ja, das ist extra nochmal uns. Ich finde, er singt relativ akzentfrei auch. Ja, ja, und die Flöte spielt er auch sehr gut. Ja, super, super Sache. Also, ja, ja, bevor wir Südafrika loben, ja, jetzt kommt der Lobblock. Oh, der Lobblock, ja. Ja, Block, tatsächlich mit CK, ne, der Block. Ist mir gerade auf der Toilette eine wichtige Sache passiert hier. Eine wichtige Sache? Eine lustige Sache. Eine lustige, ja, ja. Fenster war offen. Ja. Und da sind tatsächlich irgendwie Nachbarn am Grillen. Und eine Frau hat tatsächlich, währenddem ich mich auf die Toilette setze, gelacht und hat geschrien, hahaha, so ein kleines Würstchen. Wahrscheinlich haben sie gerade Nürnberger gegrillt. Aber diesen Zeitpunkt muss er auch erstmal abpassen. Ja, weil es war tatsächlich gerade, ich ziehe meine Hose runter und höre, hahaha, so ein kleines Würstchen. Ja. Oder es waren die Typen, die da immer schräg gegenüber wohnen und reinkommen. Vielleicht haben die wirklich dein kleines Würstchen gesehen. Kann natürlich auch sein. Was gar nicht sein kann, weil du ein Riesenwürstchen hast. Mit der nächsten Folge posten wir euch. Nee, ich habe letztens so einen Podcast gehört, auch wieder so noch unbekannterer, glaube ich. Die reden immer davon, dass sie ihr Würstchen immer raus haben während dem Podcast. Ah. Ja. Was für ein Podcast war das? Keine Ahnung. Der eine heißt irgendwie Jörg Böhmerland und Carsten Schulz. Nee, Axel Schulz. Nee. Axel Schulz, der Boxer, glaube ich, mit der Fackermann-Mütze. Fackermann. Die zwei haben den Podcast. Ja, die haben einen Podcast, ja. Jan Plödel dann und Axel Schulz. Jörg Böhmerland. Jörg Böhmerland. Bödefeld. Bödefeld. Und Axel Schulz natürlich. Ja, das ist echt ein Zufall. Ja. Mit deinem Würstchen. Ja. Komisch, ja. Wollte ich noch kurz erzählen, war schön. Also so verbringen wir unsere Pausen. Wir lassen einfach unsere Penisse beleidigen von irgendwelchen Nachbarn. Ja, oder? Ich meine, sie hat ja gelacht. Das ist ja nicht negativ. Vielleicht findest du kleine Würstchen gut. Stimmt, ja. Es war ein sehr freudiges Lachen, aber ich glaube, das lag eher an der Grillfeier. Ja, aber, kann auch sein. Ja. Die Lobsektion. Sollen wir die großen drei Sachen in Südafrika, die man auf jeden Fall tun sollte? Großen 500. Platz 499. Okay, hau rein. Ich habe jetzt keine Reihenfolge. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also lächerlich, ja, schön. Sollen wir damit anfangen? Schöne Plätze. Nach Natur erstmal. Ja, nee, ist allgemein so. Okay. Natur schön. Also okay. fährt mal ein bisschen raus und es ist schön. Und in der Stadt ist schön. Rundrum sind... Also ich weiß nicht, ob wir das in der Schottland-Folge schon besprochen haben. Ich stehe auf geografische Erhöhungen, Berge, Hügel, ja, ohne Bäume drauf. Ah, und das bietet Südafrika genau viel. Weil ja, hier in aber Südafrika ist das so ausgetrocknet oder ist das so kräftig grün wie Schottland? Ja, schon rauer, trockener. Rauer. ja. Okay. Es ist halt so seemäßig, okay. Sehr am Meer. Und du warst auch in Kapstadt nur, gell? Genau, ich war nur in Kapstadt, deshalb kann ich auch nur über Kapstadt sprechen. Ja. Ich habe keine Ahnung von Joburg, wie die Leute es da nennen, Johannesburg. Oder Durban. Durban. Stimmt, oder Durban ist auch in Südafrika. Vergisst man. Pretoria. Ja. Deshalb kann ich nur über Kapstadt sprechen und es ist wirklich, wirklich schön da. Also Natur kriegt die schon mal. Natur ist schön. 5 von 5 Peter TripAdvisor Sternen. Ja. 9 von 10 Zigaretten. 9 von 10 Schmuggelzigaretten. Genau. Steuerfreien Zigaretten. Duty-free. So ist dein Bewertungssystem. 9 von 10 Duty-free Zigaretten kriegt genau. Schon mal die Natur. Ja. Das bringt uns zum nächsten Platz. Also schöne Natur. Platz 1, bla bla. Nächster Platz. Man kann Zigaretten kaufen ohne tote ohne Bildern von toten Stimmt, Babys drauf. Auf deinen geschmuggelten Zigaretten, die ich hier auf diesem Tisch liegen sehe. Da steht nur Danger, smoking can kill you. Can kill you. Ja. Und da stand noch bis vor 2 Jahren could drauf. Aber jetzt, gut. Can kill you, but it's not necessary. Genau, und hinten steht eine Telefonnummer von, ja, rufen Sie an, um aufzuhören. Ja, genau. Zigaretten ohne Bilder von toten Babys. Das kriegt natürlich, wenn du schon die Wertung machst, Duty-Free-Zigaretten, da gibt natürlich 10 von 10 Duty-Free-Zigaretten. Ja. Absolut. Ja. Genau, Flughafen, kann man rauchen, gut. Also es gibt eine Smoker-Section mit einer Bar drin. Mit einer Bar drin. Da gibt, also du kannst ein Bier bestellen, wenn du rauchst. Da gibt auch 10 von 10. Es gibt 11 von 10. 11 von 10 Duty-Free-Zigaretten. Sehr gut. Leute sind sehr nett da. Auch alle sehr, also ja, die man hat ja als Reisender nur eigentlich nur mit Servicepersonal zu tun. Also Kellner, Klomänner, Klofrauen, Parkeinweiser, Parkeinweiserinnen, Sicherheitsmänner, Penner. Ja. Das sind ja auch Servicekräfte irgendwie. Im Prinzip schon, ja. Ja. Bullen. Bullen. Was noch? Ja, weiß nicht. Zigarettenverkäufer. Zigarettenverkäufer, die kriegen auf jeden Fall 10 von 10 Duty-Free-Zigaretten von dir auch. Absolut. Apropos, da fällt mir gerade ein, ich habe nichts aus Zagreb zu erzählen, aber ich habe noch eine Geschichte tatsächlich, die ich erzählen kann. Weil du gerade sagtest, sehr freundliche Menschen, weil ich bin tatsächlich anderen Personen begegnet als Servicepersonal. Aber vielleicht machen wir das am Ende. Ja, bleiben wir mal kurz dabei, was alles gut ist an Südafrika. Genau. Nämlich die, also wirklich sehr, sehr nette Leute. Cool, zum Beispiel gehst du ins Klo am Flughafen. Flughafen-Klo, hast erstmal einen Service-Typ. Natürlich sind die auf Trinkgeld aus, aber der hat eine gute Show gemacht. Okay. Gentlemen, welcome to my office. A table for two. Und also wir sind also zwei rein. Und sowas ist dann geil. Witzig auf dem Klo empfangen werden, kriegt auch von mir empfangen. Und der wollte table for two. Und einer kam dann aus der Kabine raus, also irgendein anderer, kannten wir nicht. Und er hat ihn gleich gefragt, und wie war Ihre Sitzung und so. Alles erfolgreich gelaufen. So, hier können Sie sich die Hände waschen. Hier können sie sich die Hände abtrocknen. War super. Ich hatte, also für eine gute Show gebe ich auch Trinkgeld solchen Leuten. Ich hatte nur leider keine Rand mehr, also keine einheimische Währung. Das war auf dem Rückflug, da habe ich alles verblasen vorher. Und mit Karte kann man mal bei denen nicht zahlen. Bei den Klomännern? Bei den Klomännern. Sonst überall. Ja. Gibt das eine Wertung? Eigentlich sind wir Deutschen nur noch die Bargeldnation. Sonst kannst du überall alles mit Karte zahlen. Ja, das war auch das Erste, als wir wieder da waren. Mein Arbeitskollege wollte eine Butterbrezel haben, geht zum Bäcker, zückt seine Visa und die gucken ihn nur verwirrt an. Und dann, wir sind zurück in Deutschland. Ja, ja. Und dann guckst du auf dein Handy, beschissenes Netz, zurück in Deutschland. Ja, die Industrienation Nummer 1. Ja. Ja. Obwohl ich eigentlich auch ganz schlecht finde, so weiß wenigstens deine Bank, einfach du alles tust. Bargeld ist schon was Feines. Es ist mir scheißegal, was meine Bank weiß, was ich tue. Ich mache ja nichts Besonderes. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, ja. Gut. Meine Bank ist mir egal. Aber du konntest überall mit Karte zahlen. Ja, aber gibt's, ich hatte tatsächlich auch was mit Rand. Ja, mit Rand. Rand und Living on the Edge. Die Kleinen heißen Rändchen. Wirklich? Nein. Wäre aber cool. Wie heißen sie? Cent. Wieso muss überall die kleine Währung weltweit gleich heißen? Ich wette sogar, in Nordkorea heißt die kleine Währung Cent. Nee. Schilling. Ja. Heller. Hellas. Pfennig. Es gibt Pence auch. Und nee, da heißt überall Cent. Wie heißt es in Frankreich? Cent. wie hieß es beim Franc? Cent. Cent. Cent. Cent Anguille. Cent Quatre. Quatre war Cent Anguille. Ja. Hast du mal Französisch gelernt? Ja, 2 Jahre. Okay. Zurück zu was Schönes in Südafrika. Gute Straßen. Gute Straßen. Voller Fußgänger, aber gute Straßen. Gibt aber wegen den Fußgängern nur 8 von 10 Duty-Free-Zigaretten, oder? Ja, ja, ja. Oder noch weniger sogar, weil man ja immer Angst hat, man überfährt jemanden. Ja, ja, genau. Das ist halt das Blöde. Aber eigentlich hat man da keine Angst, weil... Die wissen ja auch, da kommen Autos. Genau. Die sind ja gewöhnt, weil sie genau. ja keine Fußwege man bekommen schwimmt, haben. Ja. Man schwimmt so mit. Man schwimmt so mit, ja. Also ich war ja schon in vielen Entwicklungsländern. Wir wollten ja nur loben. Wir wollten nur loben. Ja, deswegen, ja, wir können auch ein bisschen. Gute Straßen, ja. Aber über diese fehlenden Was Fußwege ist das haben wir. Loben? Lässt dissen. Dissen. Gibt es da ein cooles Wort? Ein cooles Wort. Also, was jetzt auch Goethe benutzen würde. Der würde ja nicht dissen sagen. Ich glaube, Goethe würde aber auch nicht sanktionieren sagen. Oder? Zionieren. Goethe rantet gegen Südafrika. Nee, einfach meckern oder wahrscheinlich. Oder verachten. Bemängeln. Bemängeln. Ja, genau. Man kann ja auch ein bisschen bemängeln in okay. unserer Lob-Section. Also bemängelt wird natürlich die Fußgängersicherheit. Und das ist ja auch für dich als Fahrer wichtig, weil man möchte ja keinen auf der Haube kleben haben. Ganz genau, weil es war ein Mietwagen, der war weiß. Siehst du mal. Und ja. Ja, Reinigungsgebühren und so, ja. Ja, klar. Genau, Straßen sehr gut. Linksverkehr easy peasy, wirklich. Okay. Dachte ich auch, wird ein größeres Problem, ja. aber setzt sich Muss man aber nicht bewerten. Gibt ja Länder, die haben Linksverkehr. Immer da, wo die Briten. Genau, muss man nicht bewerten. Aber jetzt war meine Erfahrung über Linksverkehr. Ja. War mein erster Linksverkehr-Urlaub. Ja. Und als Fahrer ist Linksverkehr leichter als Fußgänger tatsächlich. Ja, ja, das musst du mir nicht erzählen, der oft in London war. Deswegen kleben die Londoner ja auch tatsächlich immer Look Left. Und Pfeile oder Look Right, auf ihre. Ne, kommt auf die Kreuzung auch drauf an, von ja, wo du gerade kommst. Also eine normale Straße musst du erstmal Right gucken. Ja, ja, aber bei Einbahnstraßen machen sie dann extra auch so, dass du Look Left und so. Und das ist auch wirklich wichtig, weil du instinktiv immer in die falsche Richtung gehst. Ja, ist mir 100-mal passiert. Also mehrere von unserer Gruppe sind auch gestorben. Ja, glaube ich, sofort, ja. Also, ja, war aber eingeplant. Ja. Klar, also 10% hatten, Verlust sind immer. Ja, also wir hatten ein paar HIV eingeplant, hat keiner gekriegt. Aber Verkehrstode hatten wir einige. Ja. Fußgänger, nur Fußgänger. Im Auto ist uns nichts passiert. Weil da schwimmt man so mit. Ja. Aber wir waren eh eine coole Gang. Wir hatten 4 Busse, 4 weiße Mercedes und also irgendwie 2 VWs, 2 Mercedes. Wie ist das so, weil wir eben Südafrika Apartheid hatten? Kriegt man, wenn man als Schwarzer da jetzt einen Bus gemietet hätte, wäre der dann auch schwarz gewesen? Nee, tatsächlich sind 99% der Autos in Südafrika weiß. Wahrscheinlich, weil die Sonne ist. Sau heiß ist sonst. Außer in der Woche, als wir da waren. Da war Winter, da hat es geregnet die ganze Zeit. Oh. Da war es hier nämlich irgendwie 37.000 Grad und wir hatten irgendwie 10. Och, geil. Also mein Chef schuldet mir 2 Wochen Sommer. Dude, war nicht so schlimm. Hier war wahnsinnig heiß, oder es gab ein Gewitter. Unsere Hörer werden mir zustimmen, aber wahrscheinlich hören die das erst in 4 Monaten irgendwie. Wenn sie denken, oh, war das schön im Sommer. Ja, ja. Jo. Ja, ich musste eine Jacke anziehen abends. Okay. Ab 17 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist, musste ich eine Jacke anziehen. Ihr hattet hier bis 10 hell und seinem T-Shirt rumgewackelt. Ja. In euren bequemen Sporthosen. Und dann habe ich immer geschrien, Peter, der Depp ist in Südafrika. Meine Eltern sind in Afrika. Den hätte ich auch noch machen können. Kenne ich nicht. Fritten und Bier. Ich glaube, Nils Bokelberg war einer der Sänger. Okay, die hatten diesen tollen Song, meine Eltern sind in Afrika. Und mein Vater, der ist auch da. Was machen die denn da? Die betrachten Afrika. Okay, das war der Song. Aber ich habe noch nie Fritten und Bier gehört. Also ich habe den Namen mal gehört, aber noch nie. Die hatten auch nur einen Hit. Afrika? Ja. Ah, okay. Meine Eltern sind in Afrika. Und mein Vater, der ist auch da. Da merkt man schon. In der zweiten Reform machen sie, glaube ich, meine Mutter ist auch da. Weißt du, Eltern sind da. Und dann nochmal ein. Ist redundant. Okay. Deswegen ist er wahnsinnig lustig. Muss ich mir mal anhören. Ja. Bei meiner nächsten Afrika-Reise vielleicht. Wir haben viel Afrika-related Music gehört in unserem Car. Ja. Zum Beispiel Toto. Toto. Eigentlich nur Toto. Und ich, auch Rap. Amerikanischen Rap. Ja, gut, das kann ja auch. Afrika-related ein bisschen. Ja, ja. Die hatten Vorfahren aus Afrika, so wie wir auch. Ja. Ja. Eigentlich kommen ja alle aus Afrika, aber ja, Australien. Der, aber das ist ja immer so auch so der Punkt, wo du Australien sagst. Wenn man an Australien denkt, dann fällt einem auch nur ein Song ein. Es gibt immer nur einen Song. Das haben wir auch gern gehört, ja. Down Under. Das haben wir. Also entweder haben wir Down Under gehört oder Toto Afrika. Wobei Down Under ja sogar noch ein politischer Song ist, glaube ich. Mit einem ernsten Hintergrund. Ja. Habe ich aber gefährliches Halbwissen, deswegen loben wir weiter Südafrika. Wie war die Stadt? Sehr schön. Architektonisch? Ja, amerikanisch. Ja, nichts Altes. Also die, ja, na, nicht wirklich. Das haben sie ja platt gemacht. Das ist ja auch wieder Apartheid-Ding. Da gab es eine Altstadt und dann gab es diese District 6, schon mal gehört? Ja. Da haben sie, das haben sie dann halt enteignet, die Weißen. Und platt gemacht. Und Townships gebaut. Ja. Ohne Fußgängerwege. Die Townships hatten sie so angelegt für 8000 Einwohner. Jetzt wohnen da teilweise irgendwie 800.000. Ah, ach, alles sehr schlau durchdacht. Ja. Wir wollten loben. Ja, ja. Ja, loben, also wir waren oft drehen in den Townships. Ja. Also wir haben ja ein Musikvideo gefilmt für unsere christliche Rockband. Ja. Praise. For the Love of God. For the Love of God mit ihrem Album Praise the Dolphin. Ganz genau. Ja. Deshalb haben wir öfter in den Townships gedreht. Ja. Geturnt, ja. Und also bis 16 Uhr in diesen Townships, wo alles nur aus 2x2 Meter Wellblechhütten besteht. Und eine halbe Stunde später, also 20 Kilometer später, also wir mussten da immer um 16 Uhr weg, bevor es dunkel wird, sitzt du auf deiner beschissenen Dachterrasse, guckst dir den im 14. Stock auf dem Wolkenkratzer mitten in der Stadt, guckst dir den Sonnenuntergang an. Da vorne ist dieses WM-Stadion und da ist der scheiß Tafelberg und du schlürfst einen schönen Gin Tonic für 12 Euro. Warst eine Viertelstunde vorher noch in diesem abgefucktesten. Aber wir wollten ja eigentlich loben. Aber das ist das Problem. Kann man auch mal loben. Als Weißer geht es dir da sehr, sehr gut. Ja, aber kann man das genießen? Also. Ja, also. Nee. Das ist also, total böse. Ja. Nimmt einen mit, aber. Den Gin Tonic kann man wahrscheinlich schon genießen und denkt sich auch geiler Sonnenuntergang, aber es ist mal eine Relation. Froh, wieder hier zu sein. Ja. Also das ist natürlich schon, ab. Also wenn man darüber nachdenkt, ist es total kaputt. Klingt eigentlich so ein bisschen wie die Tribute von Panem, nur in echt, ohne Tribute. Und Panem. Ja. Also eigentlich klingt es wie und, jeder verschissene. Und ohne Essen. So, statt mit sozialer Ungleichheit. Und mehr HIV. Ja. Ja. Genau, was man auch noch loben kann, nicht mal die Hälfte hat HIV, sondern nur 40%. Ah ja. Also. Super. Nö, das reicht ja. Und was man auch loben kann, HIV kriegt man nur durch Verkehr, also durch Geschlechtsverkehr oder Blutaustausch. Ja gut, das ist aber, glaube ich, nicht spezifisch Südafrika, oder? Ja, aber das kann man auch loben. Ja, kann man auch loben. Das heißt, ich hatte keinen Geschlechtsverkehr mit jemandem, der HIV hatte, deshalb habe ich keinen HIV. Das ist doch schon mal gut. Deswegen ist euer Team auch noch so vollzählig. Ja, genau, vor allem sind wir ja weiß und stimmt. Macht der HIV nichts. Ach, ja. Doch, die Lobrunde ist gut gelaufen. Ist gut gelaufen. Ich habe richtig Bock auf Südafrika heute bekommen. Noch ein Ding, selbst in diesen abgefuckten Township-Ghetto-Slums sind die Leute gut drauf. Gute Laune. Gute Laune. Eigentlich sind die Townships so weit wie Köln. Ja, das ist auch eine abgefuckte Stadt, aber die Leute sind auch gut gelaunt. Besser gelaunt als ich in meinem beschissenen goldenen Stuttgart-Hirn. Ja, also wie Köln. Ich will nur Köln mal einmal im Podcast beleidigen. Ja. Weil wir eh keine Kölner Hörer haben. Und sonst beschwert euch doch mal einfach. Bringt ja nichts mehr, weil wir sind in der Vergangenheit, ihr seid in der Zukunft. Wie wollt ihr die Vergangenheit ändern? Geht gar nicht mehr. Ändert die Zukunft, Leute. Ändert die Zukunft und schreibt uns in die Vergangenheit. Fliegt nach Südafrika und schmeißt so einem Penner mal einen Fünfer in den Becher. Oder wenn er gut rappt. Teilt euren Gin Tonic und nehmt ihn mit in den Township. Ja, ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, ich gebe mein Feedback zu Südafrika erst in der nächsten Folge, wenn ich ein bisschen das Sacken gelassen habe, was du alles so erzählt hast. Genau, und wie gesagt, es ist alles nur Kapstadt, so als Disclaimer. Ja. Kapstadt gilt als so das sichere, schöne Südafrika. Das ist auch gut als Info für mich, für meinen Reflexionsprozess. Ja, noch was aus Südafrika? Nee, also es, ich kann man mal hin. Also kann man auch, es ist, also es gibt. Ich glaube, es gibt auch kaputtere Länder. Meistens so, dass man sagen kann, da kann man mal hin. solange da gerade die Bomben fliegen, sollte man sich so Länder anschauen. Genau, das ist da ja gar nicht. Also Konflikte, also außer Unruhen in den Townships, die von der Regierung initiiert werden, Aluhut, das haben die uns erzählt. Ja. Die sagen, die helfen dem Township und dem nicht und dann kämpfen die gegeneinander. Wer weiß. Ja. Vielleicht ist es Aluhut. So, vielleicht ist es auch nicht so. Ja, genau, das weiß kein Mensch. Aber sonst wirklich sehr nette Leute, alle gut drauf und witzig tatsächlich. Witzig, also nicht unterwürfig Service nett, sondern auch ein bisschen sarkastisch witzig. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Ich habe Springbock gegessen. Isst man selten. Ja. Und Krokodil-Carpaccio. Schmeckt beschissen. Ja, glaube ich. Also wenn der Kenner euch sagt, you have to try this, man. You have to try this. Carpaccio from the crocodile. Dann sag nein. Dann sag, ja, okay, was kostet denn? 600 Rand, das ist sehr teuer für dich. Ja, schmeckt scheiße. Schmeckt ihr nach Hühnchen? Weil die meisten Leute sagen, wenn sie ja irgendwo probieren, schmeckt eigentlich wie Hühnchen. Bullshit. Ja. Sagen auch alle bei Strauß. Strauß habe ich auch gegessen. Ja. Schmeckt nicht nach Hühnchen, schmeckt nach Rind. Okay. Wie schmeckt Krokodil? Nach Fettschwarte. Okay. Also stell dir so ein, diese Schwarzwälder Schinken vor, die haben ja diesen weißen Streifen oben. Ja. Das ist nur der weiße Streifen. Ah, lecker, lecker, lecker. Nur ein bisschen zäher. Klingt super. Klingt lecker. Ja, also Krokodil nicht so geil. Springbok sehr lecker. Okay. Stehen Krokodile unter Artenschutz? Eigentlich schon. In Südafrika nicht. In Südafrika nicht. Ja. Südafrika ist auch ein sehr waffenliberales Land. Ja. Du darfst sogar Waffen mitnehmen. Echt hinbringen? Ja. Ja. Also du musst halt anmelden beim Zoll. Kostet nichts. Ja. Oder vielleicht so eine Verwaltungsgebühr von 12,95 oder so. Aber ich krieg immer mehr Bock. Ich krieg immer mehr Bock. Waffen mitnehmen. Aber wie gesagt, mein Feedback kommt nächstes Mal. Auf China hast du mir Lust gemacht, aber es ist schön, dass wir immer eine interkontinentale Folge haben. China hat mir Bock gemacht. Südafrika denke ich bis zur nächsten Folge nach. Ja, aber im Ernst, also es ist jetzt wirklich mein Ernst, es ist nicht schlimm. Okay. Also ja, ich glaube dir auch. Ja. Es ist halt einiges im Argen, aber wo ist es nicht so? Ja, genau, es gibt im Argeneres. Ja. Also deutlich im Argeneres. Im Argeneres. Zum Beispiel der Staat Argeneres. Der irgendwo zwischen. Argentinien. Nee, Argeneres. Der liegt in Skandinavien. Zwischen Schweden, Norwegen, da ganz oben im Norden. Also so ein Bundesland sozusagen. Nee, das ist ein eigener wie Liechtenstein oder Luxemburg. Okay. Argeneres. Argeneres. Da liegt einiges im Argen, weil die haben ja auch zum Beispiel im Winter kein Tageslicht. Deswegen. Okay. Argeneres. Keine Reise wert. Leute, guckt nicht auf die Karte. Nach Argeneres müsst ihr niemals. Guckt gar nicht nach. Führt auch keine Straße hin, gibt keinen Flughafen. Ja. Und die haben sogar keinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Deswegen, so schlecht ist dieses Land. Argeneres. Wenn du es in Google eingibst, dann kriegst du nicht mal 3 Treffer. Ja. Jo. Ach, ich wollte noch aus Zagreb erzählen. Ah ja, genau. Stimmt, ja. Einheimisch. Genau, ich war noch nie in Zagreb. Mach mir mal Zagreb schmackhaft. Ich war ja schon nicht häufiger, aber schon ein paar Mal, zweimal in Istrien, in Kroatien. Und mochte Kroatien eigentlich immer ganz gerne, aber war ja in der typischen Urlaubsregion. Istrien ist diese Halbinsel. Istrien ist die Halbinsel. Pula auch ist. Genau, genau. Da wo. Geografie-Podcast. Ja. Da wo der gemeine Schwabe gerne Urlaub macht, weil er schnell mit dem Auto da ist. Da war ich auch schon mit dem Auto aus Stuttgart Urlaub machen. Diesmal war ich mit ein paar Freunden tatsächlich privat in Zagreb. Schöne, entspannte Stadt. Kann man gar nicht viel zu erzählen, weil es ist so eine typische, ist auch wie Belgrad, auch eine schöne, entspannte Stadt. Ein sehr alter Kern. Außenrum sozialistische Blockbauten, aber in der Innenstadt sehr schön. Und tatsächlich nur freundliche Menschen. Wir sind aber tatsächlich mit richtigen Einheimischen in Kontakt gekommen, weil wir in den Innenhof gelaufen sind. Also da war eine große Tür, da war eine Bar draußen, da haben wir ein Bier getrunken und dann war so eine große Tür. Okay. Und innen waren Leute am Tanzen. Mhm. Und dann war dahinter noch ein Gebäude mit noch einem Partyraum und so. Und wir in einer Achtergruppe von deutschen Touris sind halt einfach, wie der Deutsche es macht, einfach mal das Eigentum nicht tolerierend, einfach auch mal. Nee, wir dachten einfach, es wäre eine offizielle Party. In diesen Hof gegangen. Mit euren Sandalen und Socken. Mit unseren Sandalen und weißen Socken. Nee, in den Hof gegangen. Da waren die Leute sehr gut gelaunt am Feiern. Dann in dem Partyraum, da war die Theke. Die Getränke waren wahnsinnig günstig. Also wie auf einer Studentenparty hier, nur noch günstiger. Okay. Also wie eine Studentenparty in Zagreb halt einfach. Seid ihr da schon langsam skeptisch geworden? Ist das hier? Nee, wir sind nicht skeptisch geworden, sondern haben uns gefreut, dass die Getränke so günstig sind und haben eine Runde Gin Tonic bestellt. Woraufhin ich dann so ein paar ältere Männer in Anzug und Krawatte, alle ziemlich gleich aussehend, in der Ecke stehen sah. Und dann ging auf einmal bei mir die Warnlampe an und ich dachte, oh Gott, du bist hier auf einer Parteifeier von irgendwelchen Kroaten. Oh shit. Und dann dachte ich, und wahrscheinlich bei unserem Glück auf einer, auf der rechtsnationalistischen Partei. Die rote Kroatien. Sonne. Woraufhin ich dann dachte, naja, vielleicht solltest du mal jemanden fragen. Und habe beim nächsten Toilettengang ein paar Kroaten gefragt, wo wir denn bitte sind. Und dann haben die gesagt, ja, wir sind ein Jugendchor. Und wir haben heute unser Jahresabschlussfeier. Geil. Und die Elternmänner sind von dem alten Chor. Und die sind aber im Chor. Sind vom jungen Chor. Und nee, wir sind der Jugendchor. Und das ist der Vorstand von unserem Chorverein irgendwie. Gibt's auch also wir waren auf einer Chorfeier. Und da waren, glaube ich, alle so Nerds wie in American Pie, wo man auf so einer, weißt du, diese Ferienlager. Die ja. Flöte in den Mund. Ja, genau. Aber so ungefähr die Leute waren da. Also einfach so Chorleute, die Spaß dran haben zu singen, so ein Jugendchor. Und das Lustige war, ich fragte dann halt so, ja, dann ist das hier keine offizielle Feier. Und dann meinten die schon so, na, wieso fragst du denn? Und dann so, it's semi-official, meinten sie dann. Und dann meinte ich so, ja, eigentlich sind wir nur 8 deutsche Touri-Idioten, die hier einfach reingelaufen sind. Und dann, oh, it's okay, you can stay here. Und dann irgendwann hat sich die Party auch so aufgelockert, dass jeder wusste, diese komischen, noch blasseren Leute, die sich noch ein bisschen dämlicher verhalten, sind die Deutschen. Und wir hatten dann so einen Maskottchenruf und hatten einen sehr netten Abend und jeder war freundlich, wirklich. Also da hat uns keiner angefeindet, obwohl wir eigentlich auf eine Privatparty gelaufen sind. Siehst du mal. Und ich, ja. Ja, ganz anders, als was wir haben, man über die Kroaten so hört. Nö, Kroaten sind ja meist freundlich. Die Jobs und die Autos. Tut man das? Das sind die Polen, oder? Ja, ja. Oder die Flüchtlinge. Ja. Kroaten waren ja auch mal Flüchtlinge. Vielleicht sollten wir Alex Gauland nochmal anrufen, nachdem wir schicken seine Krawatte zurück und ja. Dafür gibt er uns mal ein paar Tipps, wer die problematischste Ausländergruppe ist, damit wir das auch mal, ja, damit wir die Wutbürger auch einfach mal in unseren Podcast lassen können, weißt du, immer mit diesem das ironischen Ohohoho. Wir laden einen Kroaten ein und einen Syrier. Syrer? Syrer. Dino-Syrier. Und gucken, wer problematischer ist. Und dann haben wir die Antwort. Den Dysanosyrus Rex. Syrus. Ja. Genau. Ein Nachtrag noch zu deiner AfD-Hotelgeschichte. Ja. Die AfD hat irgendeinen Parteitag in Bayern? Bayern? Ja. In welcher Stadt? Weißt du es gerade? Weiß ich nicht. Nee. Egal. Auf jeden Fall das Hotel Drei Mohren. oh Gott. Ja. Hat die Buchungen der AfD-Spitzenleute storniert. Also mehrere Hotels in dieser Stadt. Ich glaube, es ist Nürnberg oder Augsburg oder Regensburg. Oder ja, man kann Nein sagen, gell? Ja, ach genau, vielleicht sollte ich in dieser Folge dann einfach auch nochmal sagen, wenn ihr Urlaub plant, niemals im NH-Hotel, Nazi-Hotel Bingen. Aber geht ins Drei Mohren in einer bayerischen mittelgroßen Stadt. Ja, man denkt, der Direktor ist ein Rassist. Weil da noch Mohren da drin stehen hat. Die heißen aber schon ewig so und die haben die AfD nicht reingelassen. Genau. Boah, haben wir noch politisch geändert. Und wir haben diese Folge kein einziges Mal Hitler gesagt. Hitler gesagt. Weil diese Folge haben. Das wäre die dritte Folge ohne Hitler gewesen. Ja, wir brauchen mehr Hitlers. Aber wenn alles gut läuft, Leute, ist nächstes Völkchen. Und da gehe ich extra an Dreien, nenne ich, damit der Peter sich noch kurz unwohl fühlt. Ist eine historisch entscheidende Folge. Aber mehr verrate man noch nicht, weil vielleicht klappt das ja auch nicht. Special Guest vielleicht Adolf Hitler. Ja, weil nachdem Peter in Südafrika rausgefunden hat, der Führer gerade Führungen auf der Gefängnisinsel von Arjen Robben macht. Stimmt, der hat auch so einen Bart. Siehst du, also, und der war weiß. Peter hat den Führer von... Der war 120 Jahre alt. Siehst du mal... Und er hat einen österreichischen Dialekt unter dem Englischen liegen und du wusstest nicht, was los ist. Gut, fasse mal zusammen. Peter hat auf der Gefängnisinsel von Arjen Robben Adolf Hitler getroffen, den im Handgepäck mitgebracht. Und nächste Folge fragen wir mal wirklich, ob die NS-Zeit, und da schlagen wir noch den Bogen zu, hier diesem Mann mit dem Mundgeruch, dem Gauland, ob die NS-Zeit tatsächlich ein Fliegenschiss war oder ob der Führer selbst das auch anders sieht. In das Schaumbad History. Die Melodie kann man nicht nachsingen. Ja, egal. Ja. Bis nächste Woche, Monat, ja. Jahr. Bis nächsten Monat. Peace. Euer Lieblingspodcast ist out. Und zwar, wenn Peter seinen letzten Satz gesagt hat, der total provokant ist, weil er mit Tschüss beginnt. Tschüss, ihr Wichser.